Sie führen den Delinquenten in den Plenarsaal, stellen ihn vor eine Gruppe von Studenten. Sie stellen Fragen, hören ihn Antworten sagen. Man fesselt ihn an einen Stuhl mit einem silbernen Schal. Sieht keinen Fehler ein, könnte jetzt frei sein. Seine Opfer, Frauen, seltener Männer. Sie haben ihn belästigt, wollten ihn. Sie haben ihn verschmäht, er wollte sie. Sie hatten Kontakt, kamen sich näher. Etwas später ignorierten sie ihn, denn sie wollten nur Spaß. Sie kamen in Scharen, er war ja so süß. Kuschelten sie stehend an ihn heran. Er reagierte nicht. Sie wollten einen Kuss, er schlachtete sie ab, sie, weil er sie nicht wollte, und sie, weil sie nicht zu ihm stehen wollten. Vollkommen unbescholten, probierte sich aus an dem, was sie verursachten, schmiss sie hinterher in ein Loch, ausgehoben als Grab. Man fand dann die Körper, über 100 an der Zahl. Er aß auch Fleisch davon zu seinem täglichen Mahl. Selbstbewusst steht er vor ihnen, schaut sie an, als ob sie ihm dienten. Papier stapelweise für ihn gebraucht, viele Menschen in den Fall eingetaucht. Haare fast bodenlang, schmierig, Kettenfesseln rasseln schwer. Man merkt, der Delinquent kann noch mehr, doch der Widerstand sinkt gar sehr. Uhren ticken, machen unruhig, Putzschläge schallen wie im Käfig. Wände verschließen die Freiheit der Angst, nichts, was er der Gesellschaft verdankt. Fein sind seine Nervenzellen, getrimmt, trainiert von diesen Quellen, zur Schau gestellt besonders attraktiv. Die Masse schaut kokett fasziniert. Eine Person hat ein Glänzen in den Augen. Sie steht auf, geht nach vorn. Von zweien zu einem Mann. Keiner reagiert, sie starren pikiert, möglicherweise von der Offenheit fasziniert. Von Eisen gebogen, vom Leben belogen, Haut ausgezogen, Identität verbogen, wie Pelze getragen, der Schönheit entsagen, sinnlose Gruppen sich beginnen zu entpuppen, heißer Atem, Nebelschwaden, Fenster beschlagen, man hört sie sagen, die Menge diskutiert, ist fasziniert, möglicherweise beschränkt geziert, heftig erregt über was sie wagen, hartes Fleisch, weiche Haut, unbekannt, doch so vertraut, sein Traum wird wahr, mehrfach gleich, schon immer da, doch unerreicht. Delinquent völlig befriedigt. Endlich. schließlich verliebt, erstmals nicht vergeblich. Auferlegt wird gleich noch ein Delikt. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kein Auge wird zugedrückt. Glotzen tun sie alle gern. Doch dann haben sie es anders gesehen. Sie führen den Delinquenten in die Zelle, dunkel, kalt. Sie sind die Getrennten, sich an einem Tisch gegenüber sitzend auf Bänken. Der Puls ist erhöht, jedoch ruhig. 5 Jahre und dann ist er raus. Dort wartet die Freiheit auf die 2. Tag für Tag kommt er vorbei.